Gewaltige, gewaltige, stößt Gott vom Stuhl, stößt Gott vom Stuhl hinunter, in den Schwefelpool hinunter, in den Schwefelpool hinunter, hinunter in den Schwefelpool. Gewaltige stößt Gott vom Stuhl hinunter in den Schwefelpool, hinunter in den Schwefelpool. Die Nieren fliegt Gott zu erhöhen, dass sie wie Sterne am Himmel stehen. Die Reichen lässt Gott los und leer, los und leer, los und leer. Dass sie auf seinem Laden mir, auf seinem Laden mir, dies Reichtum und die Fülle haben. Dass sie auf seinem Laden mir, auf seinem Laden mir, auf seinem Laden mir, stets Reichtum. Die Fühle haben.